Ein Buch, das richtig ist, damit er vor harter Gewalt von ihm aus warne und den Gläubigen, die rechtschaffende Werke tun, verkünde, dass es für sie schönen Lohn geben wird. Laumunus de dia nusse, biet hat es de diazin,